ARD. Volker Ulrich, 8 Tage im Mai, die letzte Woche des Dritten Reiches. Gelesen von Peter Bieringer. Folge 15. 7. Mai 1945. Unterzeichnung der bedingungslosen Kapitulation in Reims. Am 7. Mai 1945, 15 Minuten nach Mitternacht, ging in Flensburg der Funkspruch Generaloberst Jodels aus dem Hauptquartier Eisenhowers ein, indem er um Vollmacht für die Unterzeichnung der bedingungslosen Kapitulation bat. Großadmiral Dönitz rief sofort seine nächsten Mitarbeiter zusammen, um die Lage zu beraten. Man war sich einig, dass Eisenhowers Forderung eine absolute Erpressung darstelle. Besonders seine Drohung, im Falle der Ablehnung alle noch ostwärts seiner Linien befindlichen Deutschen den Russen auszuliefern, erregte die Gemüter. Andererseits war sich die Runde darüber im Klaren, dass Jodl, der sich noch am Vortag gegen eine Gesamtkapitulation ausgesprochen hatte, weitere schwerwiegende Gründe haben musste, wenn er nun keinen anderen Ausweg mehr sah. Immerhin war mit der Festlegung des Datums auf den 9. Mai, 0:01, eine Frist von 48 Stunden gewonnen worden, die zur Rettung eines Großteils der Osttruppen genutzt werden sollte. So schickte Dönitz gegen 1 Uhr nachts ein Telegramm an Jodl, das ihn ermächtigte, die bedingungslose Kapitulation zu erklären. Mittlerweile hatte man in Reims die Vorbereitungen für die Unterzeichnungszeremonie getroffen. Im Kartenraum im ersten Stock des Gebäudes waren Kameras und Mikrofone aufgebaut worden, um den historischen Moment festzuhalten. Um 2.41 Uhr setzte Jodl im Beisein von Generaladmiral von Friedeburg und Major Wilhelm Oxenius seine Unterschrift unter die Kapitulationsurkunde. Für die alliierten Expeditionsstreitkräfte unterschrieben General Walter Bedell Smith, für das sowjetische Oberkommando General Ivan Suslovparov und als Zeuge der Generalmajor der französischen Armee François Servet. Die Deutschen hätten militärisch korrekt mit einem versteinerten Gesichtsausdruck dagesessen, beobachtete Eisenhowers Stabschef. Er könne sich aber nicht erinnern, auf den Gesichtszügen irgendeines um den Tisch versammelten alliierten Offiziers ein Zeichen von Hochstimmung über die Beendigung der langen Jahre des Kampfes bemerkt zu haben. Es sei eher ein Augenblick feierlicher Dankbarkeit gewesen. In einer kurzen Erklärung appellierte Jodl an die Großmut der Siegermächte. Die Wehrmacht und das deutsche Volk hätten sich ihnen mit seiner Unterschrift auf Gnade und Ungnade ausgeliefert. Beide haben in diesem Krieg mehr geleistet und mehr erduldet als vielleicht je ein Volk auf der Erde. Ich kann in dieser Stunde nur die Bitte aussprechen, dass die Sieger mit ihnen gnädig verfahren werden. Danach wurden der Generaloberst und seine 2 Begleiter zu Eisenhower geführt, der es bislang vermieden hatte, mit den Emissären der Dönitz-Regierung zusammenzutreffen. Der Oberkommandierende der alliierten Expeditionsstreitkräfte richtete an die Deutschen die Frage, ob sie alle Punkte des Dokuments verstanden hätten und ob sie bereit seien, sie nach bestem Wissen und Gewissen auszuführen. Die Deutschen bejahten, salutierten und verließen den Raum. Artikel 1 des Dokuments erklärte die bedingungslose Kapitulation aller Streitkräfte zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Und zwar sowohl gegenüber dem obersten Befehlshaber der Alliierten als auch gegenüber dem Oberkommando der Sowjettruppen. In Artikel 2 verpflichtete sich das deutsche Oberkommando, den unter seiner Kontrolle stehenden Streitkräften sofort Befehle zu erteilen, die Kampfhandlungen am 8. Mai um 23:01 mitteleuropäischer Zeit einzustellen und in ihren Stellungen zu verbleiben. Erst um 10.55 Uhr erhielt die Dönitz-Regierung den genauen Wortlaut der Kapitulationsbedingungen. Über Funk und Telefon wurden sie an die Einheiten der Wehrmacht weitergegeben. Außerdem flogen Kuriere im Auftrag des Großadmirals zu den Befehlshabern der Heeresgruppen, um ihnen die Unausweichlichkeit der Entscheidung für die Gesamtkapitulation zu erläutern und sie zur loyalen Durchführung anzuhalten. Um 12.45 Uhr gab Schwerin von Krosigk, der leitende Minister in der geschäftsführenden Reichsregierung, im Rundfunk die bedingungslose Kapitulation aller Truppen bekannt. Er sprach von einem tragischen Augenblick der deutschen Geschichte. Nach einem fast 6-jährigen heldenmütigen Kampf von unvergleichbarer Härte ist die Kraft Deutschlands der überwältigenden Macht unserer Gegner erlegen. Die Fortsetzung des Krieges hätte nur sinnloses Blutvergießen und unnütze Zerstörung bedeutet. Eine Regierung, die Verantwortungsgefühl vor der Zukunft unseres Volkes besitzt, musste aus dem Zusammenbruch aller physischen und materiellen Kräfte die Folgerung ziehen und den Gegner um Einstellung der Feindseligkeiten ersuchen. Niemand dürfe sich darüber täuschen, dass die kommenden Zeiten hart werden würden und allen Deutschen große Opfer abverlangten. Doch dürfe man nicht verzweifeln und in Resignation verfallen. In diesem Zusammenhang beschwor Schwerin von Krosigk den Gedanken der Volksgemeinschaft, der im Krieg, in der Frontkameradschaft draußen, in der gegenseitigen Hilfsbereitschaft, in allen Nöten daheim, seinen schönsten Ausdruck gefunden habe. Knüpfte Schwerin von Krosigk hier einerseits an ein propagandistisches Leitbild des Nationalsozialismus an, so zog er andererseits erstmals einen deutlichen Trennungsstrich zur vorangegangenen Gewaltherrschaft. Wir müssen das Recht zur Grundlage unseres Volkslebens machen. Wir müssen das Recht auch als die Grundlage der Beziehungen zwischen den Völkern aus innerer Überzeugung anerkennen und achten. Die Achtung vor geschlossenen Verträgen soll uns heilig sein, wie das Gefühl der Zusammengehörigkeit unseres Volkes zur europäischen Völkerfamilie, als deren Glied wir alle menschlichen, moralischen und materiellen Kräfte aufbieten wollen, um die furchtbaren Wunden zu heilen, die der Krieg geschlagen hat. Um 16 Uhr kehrte Jodl zurück und erstattete Bericht über die Verhandlungen in Reims. Einmal mehr beklagte er die unnachgiebige, sehr schroffe Haltung Eisenhowers. Nicht nur habe dieser damit gedroht, die amerikanischen Linien gegen flüchtende Wehrmachteinheiten zu sperren und sie damit der Roten Armee auszuliefern, sondern auch angekündigt, Städte im noch unbesetzten Schleswig zu bombardieren, und zwar mit der Begründung, dass die Teilkapitulation gegenüber Montgomery 3 Tage zuvor für die amerikanischen Luftstreitkräfte keine Gültigkeit habe. Nach eingehender Aussprache kam man in Flensburg zu dem Ergebnis, dass es keine Alternative zur bedingungslosen Gesamtkapitulation gegeben habe. Es ging nicht anders. 8. Mai 1945. Sicherung der Raubkunstbestände im Salzbergwerk Altaussee. Am Mittag des 8. Mai 1945 verließ Major Ralph E. Pearson, Kommandeur eines Regiments der 80. amerikanischen Infanteriedivision, mit 2 Jeeps und einem Lastkraftwagen das oberösterreichische Städtchen Schwanenstadt. Sein Ziel, der Ort Altaussee im Salzkammergut. Am Tag zuvor war ihm der Bericht eines österreichischen Offiziers zugegangen, mit der sensationellen Mitteilung, dass im dortigen Salzbergwerk Kunstschätze von unermesslichem Wert gelagert seien. Nach 4 Stunden Fahrt kamen Pearson und seine Männer in Altaussee an. Hier erwartete ihn bereits der Mineraloge Hermann Michel, der den amerikanischen Major zu den verschlossenen Stolleneingängen führte und ihm erläuterte, dass sich dahinter große Teile der im Auftrag Hitlers aus ganz Europa zusammengeraubten Kunstschätze befänden. Pearson ließ, bevor er zurückkehrte, die Eingänge sichern und befahl Michel, ihm alle Akten und Unterlagen, soweit er ihrer habhaft werden konnte, zur Verfügung zu stellen. Bevor Hitlers Kunstsammlungen nach Altaussee gelangten, hatten sie bereits einen langen Weg hinter sich. Am 8. April 1938, nur wenige Wochen nach dem Anschluss Österreichs, hatte der Diktator Linz einen Besuch abgestattet und bei der Gelegenheit zum ersten Mal Ideen für einen Umbau seiner Heimatstadt skizziert. Als dessen Kernstück war ein großes Führermuseum geplant, in dem die Bilder von berühmten Malern nicht nur Deutschlands, sondern ganz Europas Platz finden sollten. Bei seinem Staatsbesuch in Italien im Mai 1938 hatte sich Hitler viel Zeit für die Museen in Rom und Florenz genommen. Besonders das Erlebnis der Uffizien beflügelte seine Linzer Museumsplanungen. Mit dem Aufbau des Museums betraute er den Direktor der Dresdner Gemäldegalerie Hans Posse, einen international angesehenen Museumsfachmann. Die Entscheidung stieß unter den NS-Funktionären in Dresden auf Verwunderung, denn Posse war wegen des Verdachts, er fördere entartete Kunst, entlassen worden, wurde aber nach einem Besuch Hitlers in der Dresdner Gemäldegalerie im Juni 1938 auf Wunsch des Diktators wieder in sein Amt eingesetzt. Ein Jahr später bestellte Hitler Posse auf den Berghof und entwickelte seine Pläne. Das Linzer Museum solle nur das Beste enthalten aus allen Zeiten und auch die Wiener Sammlungen übertreffen. Mit Führererlass vom 26. Juni 1939 wurde Posse zum Leiter des Projekts Sonderauftrag Linz bestellt. Hitlers Sonderbeauftragtem wurden nahezu unbegrenzte finanzielle Mittel für den Ankauf von Gemälden zur Verfügung gestellt. Doch er kaufte nicht nur, sondern er ließ auch beschlagnahmen. Die Grundlage dafür lieferte der sogenannte Führervorbehalt. Er räumte Hitler das Vorrecht ein, über die Verwendung eines jeden beschlagnahmten Kunstwerks persönlich zu entscheiden. Posse war damit ein Instrument in die Hand gegeben, um aus den in ganz Europa geraubten Kunstwerken diejenigen Stücke auszuwählen, die er für die Linzer Gemäldegalerie für besonders geeignet hielt. Im Dezember 1941 und April 1942 ließ er Hitler Fotoalben überreichen, in denen die bislang im Rahmen des Sonderauftrags Linz akquirierten Bilder, bereits fast 1000 an der Zahl, abgebildet waren. Für die Bestände des zukünftigen Führermuseums wurde ein zentrales Depot im Stift Kremsmünster, einem Benediktinerkloster in Oberösterreich, eingerichtet. Am 7. Dezember 1942 starb Posse an Zungenkrebs. Hitler ordnete ein Staatsbegräbnis an. Die Trauerrede hielt Propagandaminister Goebbels. Zum ersten Mal erfuhr die Öffentlichkeit etwas über das geplante Linzer Galerieprojekt. Zum Nachfolger ernannte Hitler im Februar 1943 Hermann Voss, den Direktor der Gemäldegalerie des Nassauischen Landesmuseums in Wiesbaden. Gemeinsam mit seinem wichtigsten Mitarbeiter, dem Dresdner Kunsthändler Hildebrand Gurlitt, erwarb Voss weiterhin Raubkunst, konzentrierte sich aber darüber hinaus auf die Registrierung der bereits vorhandenen Bestände. Mit den sich häufenden Luftangriffen auf das Reich sorgte sich Hitler um die Sicherheit seiner Kunstschätze. Vor allem das Depot in Stift Kremsmünster, wo die Objekte oberirdisch lagerten, schien ihm nicht hinreichend geschützt. Im Dezember 1943 schlug der für die Deponierung zuständige Referent des Sonderauftrags Linz, Gottfried Reimer, das Salzbergwerk Altaussee als neuen Bergungsort vor. Hitler stimmte zu, und nachdem die erforderlichen Räume für die Lagerung hergerichtet worden waren, traf im Mai 1944 der erste Transport ein. Nach und nach fanden die für das Linzer Museum bestimmten Kunstwerke dort Platz. Unter ihnen Spitzenwerke wie die beiden Gemälde von Jan Vermeer, die Malkunst und der Astronom. Aber es wurden in Altaussee auch Objekte eingelagert, die nicht zu den Hitler-Sammlungen gehörten, wie Michelangelos Brügger Madonna oder der Genter Altar Jan van Eycks. Wie wichtig Hitler sein Lieblingsprojekt war, zeigt die Tatsache, dass er auch noch in den letzten Monaten des Dritten Reiches sich immer wieder viele Stunden vor das riesige Modell der Stadt Linz setzte, das der Architekt Hermann Giesler Anfang Februar 1945 in einem Kellerraum der neuen Reichskanzlei aufgebaut hatte. In seiner Umgebung machte sich unterdessen Endzeitstimmung breit. Einer der fanatischsten Parteigänger Hitlers, der Gauleiter von Oberdonau, August Eygruber, war entschlossen, mit dem Diktator abzutreten. Wenn schon der Untergang unvermeidlich war, dann sollte er möglichst wirkungsvoll mit großem Getöse inszeniert werden. Und das hieß für Eygruber, dass die Kunstschätze, die sich im Salzbergwerk befanden, nicht in die Hände der Alliierten fallen durften, sondern vernichtet werden mussten. Am 10. April 1945 ließ er in Holzkisten mit der Aufschrift »Vorsicht, Marmor, nicht stürzen« 8 Fliegerbomben zu je 500 Kilogramm ins Bergwerk schaffen. Am 13. April erfuhr Helmut von Hummel, Bormanns persönlicher Referent, der nach Altaussee gereist war, von Eygrubers Plan. Hummel telefonierte mit seinem Chef Bormann und bat ihn dringend, den Fall Hitler vorzutragen und eine Führerentscheidung zu erwirken. Die Antwort aus Berlin kam prompt. Hitler untersagte die Vernichtung der Kunstwerke. Es sollten nur die Zugänge zu den Stollen durch Sprengungen geschlossen werden, sobald sich der Feind näherte. Bei allem Zerstörungswahn, der den Diktator antrieb, seine Kunstsammlung wollte er für die Nachwelt erhalten wissen. Noch in seinem privaten Testament vom 29. April 1945 erklärte er, er habe die Gemälde niemals für private Zwecke, sondern stets nur für den Aufbau der Galerie in Linz gesammelt. Dass dieses Vermächtnis vollzogen wird, wäre mein herzlichster Wunsch. Doch Eygruber dachte gar nicht daran, diesem letzten Führerwunsch zu entsprechen. Er ließ am Eingang des Bergwerks eine Militärwache, ausgerüstet mit Maschinenpistolen und Handgranaten, Posten beziehen. Gerüchte gingen um, dass am 3. oder 4. Mai Sprengkommandos anrücken und die Bomben zünden würden. Doch nun traten die Bergleute in Aktion. Ihnen ging es weniger um die Rettung der Kunstschätze als um die Erhaltung ihrer Arbeitsplätze. Denn eine Explosion der Bomben hätte mit Sicherheit auch große Teile der Stollen zerstört. Am 3. Mai unterrichtete Bergrat Otto Högler vor Schichtbeginn die Belegschaft über die Bedrohung des Bergwerks. Auf der Stelle meldete sich eine ganze Anzahl Freiwilliger, die sich bereit erklärten, die Holzkisten mit den Bomben zu bewachen und sie im Notfall aus dem Bergwerk herauszubringen. Einem Salinen-Mitarbeiter kam überdies die Idee, Kontakt zu dem Chef des Reichssicherheitshauptamtes Ernst Kaltenbrunner aufzunehmen, der sich wie eine ganze Reihe von NS-Schergen in der Gegend um Altaussee herumtrieb. Kaltenbrunner gab den Bergleuten grünes Licht für die Beseitigung der Bomben und stauchte in einem mitternächtlichen Telefonat Eigruber derart zusammen, dass dieser Kleinlaut beigab. Am Morgen des 4. Mai wurden die Bomben aus den Stollen geschafft und in einem Wald deponiert. Danach wurden die Eingänge zum Bergwerk, Hitlers Befehl gemäß, gesprengt. Am 11. Mai, drei Tage nachdem er das Salzbergwerk hatte sichern lassen, bat Major Pearson um Unterstützung durch Vertreter der Monuments Men, einer 1943 gegründeten speziellen Kunstschutzabteilung der US-Armee. Inzwischen hatte auch die Presse Wind bekommen und die Nachricht von den sagenhaften Kunstschätzen ging um die Welt. Am 13. Mai erschien Captain Robert K. Posey im Salzkammergut und ließ sich von Pearson ausführlich Bericht erstatten. Bis zum 27. Mai wurden die gesprengten Eingänge freigeräumt und Captain Posey und seine Helfer konnten das Innere des Bergwerks inspizieren und sich davon überzeugen, dass die Kunstwerke keinen Schaden genommen hatten. Siegesfeiern, der Victory Day in Europa. Die bedingungslose Kapitulation Deutschlands war das Signal für den größten Freudenausbruch in der Geschichte der Menschheit, schrieb Winston Churchill in seinen Memoiren. Abgekämpft und erschöpft, verarmt und doch ungebrochen und am Ende siegreich, durchlebten wir Augenblicke höchsten Gefühlsaufschwunges. Auf den Straßen Londons tanzten, sangen und feierten die Menschen am 8. Mai den Victory Day in Europa, bis spät in die Nacht. Am Nachmittag um 15 Uhr hielt Churchill eine Radioansprache. Er verkündete das Ende des Krieges gegen Deutschland, stimmte seine Landsleute aber zugleich auf weitere Opfer ein. Wir dürfen uns eine kurze Weile Freude gönnen. Wir wollen aber nicht vergessen, welche harte Arbeit und welche Anstrengungen vor uns liegen. Japan, das verräterische, gierige Japan, ist noch nicht besiegt. Die Rede endete mit dem Ruf: Vorwärts, Britannia, lang lebe die Sache der Freiheit. Gott schütze den König. Von Downing Street aus begab sich Churchill ins Unterhaus. Winston kommt herein, ein wenig scheu, ein wenig errötet, aber mit jungenhaftem Lächeln. Das Parlament springt auf und es gibt einen langen, donnernden Applaus, bemerkte der Abgeordnete und frühere Diplomat Harold Nicholson. Churchill wiederholte seine Rundfunkerklärung, legte dann aber das Manuskript beiseite und dankte dem Parlament in bewegten Worten für die Unterstützung, die er in den 5 Kriegsjahren als Premier erfahren hatte. »Wir alle haben Fehler begangen«, aber die Kraft des Parlaments als Einrichtung hat sich erwiesen und hat es möglich gemacht, alle Ansprüche der Demokratie zu bewahren, während wir in der härtesten und ausgedehntesten Form Krieg führten. Vor dem Buckingham Palace versammelte sich am Abend eine unübersehbare Menschenmenge, um dem britischen Königspaar und seinen beiden Töchtern zuzujubeln, die sich auf dem Balkon zeigten. Zur gleichen Zeit hielt Winston Churchill vom Balkon des Gesundheitsministeriums in Whitehall eine improvisierte Ansprache vor Zehntausenden Londonern. Auf die Frage »Were we ever downhearted?« »Waren wir jemals entmutigt?« folgte ein vielstimmiges »No« und danach ein brausendes Gelächter, ein Ausdruck der Erleichterung, dass nun das Schlimmste überstanden war. Ähnliche Freudenszenen spielten sich auch in New York ab. Ich stand am Times Square, als die Lichtbuchstaben am Hause der New York Times die Nachricht von der Gesamtkapitulation der Deutschen in die dichte Menschenmenge hineinstrahlten, erinnerte sich Elsbeth Weichmann, die mit ihrem Mann Herbert, später Hamburgs Bürgermeister, 1933 ins Exil nach Frankreich und 1940 nach dem Einmarsch der Wehrmacht in die USA geflüchtet war. Lauter Jubel brach los. Ich hörte ihn kaum. Mit zitternden Knien setzte ich mich in das nächste Café. Die Spannung machte der Gewissheit Platz, dass von heute ab ein neuer Lebensabschnitt für die Welt und wahrscheinlich auch für uns begonnen hatte, der jahrelang herbeigesehnt und nun möglich geworden war. Am Abend nach der Arbeit trugen wir unsere Unruhe hinaus auf den Broadway in das laute Menschengetümmel, in Jubel und Rausch. In seiner Rundfunkansprache vom 8. Mai gedachte US-Präsident Harry S. Truman seines Vorgängers, des am 12. April 1945 gestorbenen Franklin D. Roosevelt, der die Vereinigten Staaten in und durch den Krieg geführt hatte. Neben seiner Freude über das Ende des Krieges in Europa brachte Truman seinen Schmerz zum Ausdruck angesichts des schrecklichen Preises, den wir dafür zahlen mussten, um die Welt von Hitler und seiner schlimmen Bande zu säubern. Auch der amerikanische Präsident erinnerte seine Landsleute daran, dass der Sieg erst zur Hälfte errungen sei. Der Westen ist frei, aber Fernost ist immer noch gefesselt durch die verräterische Tyrannei der Japaner. Erst wenn die letzte japanische Division bedingungslos kapituliert, wird unsere Kampfaufgabe erfüllt sein. In Santa Monica in Kalifornien hielt der Schriftsteller Bertolt Brecht lapidar fest: Nazi-Deutschland kapituliert bedingungslos. Früh 6 Uhr im Radio hält der Präsident eine Ansprache. Zuhörend betrachte ich den blühenden kalifornischen Garten. Auch in Paris kam es zu Ausbrüchen ungehemmter Siegesfreude, obwohl der eigentliche Tag der Befreiung bereits im August 1944 gefeiert worden war. Unvergleichliches Schauspiel, wo eine ganze Volksmenge in einem einzigen Elan der Erleichterung und der Befreiung kommunizierte, beobachtete der Ingenieur Ferdinand Picard. Alle Generationen mischten sich in dieser Flut, die unaufhörlich von den Menschenmengen der Vorstädte verstärkt wurde. Bewegendes Bild der Freude von einem ganzen Volk, das sich für einen Tag gehen lässt. In Moskau verkündete der Rundfunk die bedingungslose Kapitulation Deutschlands erst am 9. Mai. Auch hier strömten die Menschen zusammen und feierten ausgelassen das Ende des Krieges, in dem die Sowjetunion am stärksten gelitten und die weitaus größten Opfer gebracht hatte. Daran erinnerte Stalin in seiner vom Rundfunk übertragenen Ansprache und er schloss: Der große Vaterländische Krieg ist mit unserem vollen Sieg geendet. Die Periode des Krieges in Europa ist zu Ende. Die Periode der friedlichen Entwicklung hat begonnen. Der junge Markus Wolf, später Leiter der Spionageabteilung im Ministerium für Staatssicherheit in der DDR, erlebte mit seinen Eltern die abendliche Kundgebung in der Nähe des Kreml. Während der Salutschüsse zum Tag des Sieges fühlten wir uns eins mit tausenden jubelnder Menschen, deren Vaterland in den 11 langen Jahren der Vertreibung aus Deutschland zu unserer zweiten Heimat geworden war. Auch vor der amerikanischen Botschaft versammelte sich eine große Gruppe vorwiegend junger Leute und brachte, wie der Diplomat George F. Cannon feststellte, in einem wahren Taumel der Begeisterung ihre freundschaftlichen Gefühle zum Ausdruck. Wer von den Demonstranten ahnte damals, dass schon bald nach Kriegsende erbitterte Feindschaft die Beziehungen zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten bestimmen sollte? Abends waren wir zum ersten Male seit 6 Jahren ohne Verdunkelung, notierte Ernst Jünger am 8. Mai. Das ist immerhin eine bescheidene Verbesserung für uns an einem Tage, an dem Siegesfeiern in allen Hauptstädten der Verbündeten von New York bis Moskau strahlen, während der Besiegte ganz tief im Keller sitzt, mit verhülltem Gesicht.